Also ich freue mich auch nochmal, euch alle persönlich begrüßen zu können und möchte in meinem Vortrag die Studie, die qualitative Studie, die ich als mein Diplomarbeitsprojekt in Liberia durchgeführt habe, vorstellen. Und zwar geht es dabei um die Versöhnungsprozesse junger Männer in Liberia, in einem westafrikanischen Land, das von einem 14 Jahre langen Bürgerkrieg betroffen war, der bis 2003 angehalten hat und heute sich in der Transformationsphase befindet. Die Transformationsphase bezeichnet die Phase nach dem Krieg, in der noch verschiedene Umformungen und Erneuerungen in der Gesellschaft stattfinden. Dabei sollen Stabilität und friedlichere Bedingungen im sozialen Kontext wiederhergestellt werden. Mein Interesse bei dieser Studie galt vor allem jungen Männern, da ich angenommen habe, im Kontext der Sozialisation von Krieg und Gewalt, dass junge Männer im Vergleich zu Frauen stärker gefährdet sind, Gewalt wieder zu reproduzieren, beziehungsweise auch rekrutiert werden eher als junge Frauen. Und damit habe ich eben angenommen, dass sie auch zur Konsolidierung von Frieden eine bedeutende, aber oft vernachlässigte Komponente in der Gesellschaft darstellen. Ich möchte eben erst kurz was zum Hintergrund über Liberia erzählen und danach auf die beiden theoretischen Konzepte Trauma und Versöhnung eingehen. Danach zur Fragestellung und zu den Methoden noch was sagen und hinterher, je nachdem wie viel Zeit wir noch haben, die Ergebnisse vorstellen. Also wie schon gesagt, Liberia ist vielleicht auch aus aktuellem Anlass der Ebola-Epidemie bekannt, dass es in Westafrika liegt. Das Land wurde 1847 gegründet und zwar mit der Rücküberführung ehemaliger Sklaven aus den USA. Es hat also eigentlich offiziell keine Kolonialgeschichte hinter sich, aber es herrschten mit der Ankunft der sogenannten Amerikoliberianer oder Kongos, die eben diese ehemaligen Sklaven aus den USA waren, eine Struktur, dass die Elite gebildet haben von da im Land und die 16 indigenen Gruppen unterdrückt haben, was den Spaltungsprozess der Nation begründet hat. Und in den 1980er Jahren kam es zu starken ökonomischen Verschärfungen, die in den Reisunruhen gipfelten, sodass sich die meisten Bevölkerungsanteile das Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten konnten. Daraufhin waren dann die liberianischen Bürgerkriege, die auch in zwei Phasen gegliedert werden können, die von 1989 bis 2003 stattfanden. Dabei kam es zur Aufhetzung verschiedener ethnischer Gruppen gegeneinander. Das waren verschiedene Rebellengruppen, die sich gegründet haben. Aber es sind keine klaren Ursachen und Motive bis heute zu erkennen. Also es war ein sehr chaotischer Krieg, wo Rebellengruppen sich wieder aufgesplittet haben und ineinander übergegangen sind, ohne klare Motive. Es kam zu Racheakten für lang zurückliegende Streitigkeiten, zu hohen menschlichen Verlusten und materiellen Gewinnen, anstatt dass strategische Ziele verfolgt wurden. Außerdem fanden unvorstellbare Grausamkeiten statt, wie zum Beispiel die Zerstückelung von Menschen oder Kannibalismus oder auch die Rekrutierung von Kindersoldaten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie sowas abläuft, dass junge Männer oder auch Frauen entführt werden und dazu gezwungen werden, auch unter Einsatz von Drogen Familienmitglieder umzubringen, nicht selten die eigenen Eltern, um sie zu verrohen und entmenschlichen und dann als Soldaten einfach und gefügig zu haben. Weitere Menschenrechtsverletzungen, die in den Kriegen stattfanden, waren Folter, Mord, Zwangsvertreibung, maßlose sexuelle Gewalt, um nur einige Beispiele zu nennen. 2003 kam es dann zu dem Friedensabkommen, bei dem jedoch indirekt Amnestie zugesichert wurde den ehemaligen Tätern in der Gesellschaft. So konnte es also auch geschehen, dass die heutige Präsidentin Liberias den Krieg mitfinanziert hat. Sie ist dafür auch wird dafür auch heftig kritisiert, aber es kam 2011 zu der interessanten Begebenheit, dass sie den Friedensnobelpreis gewonnen hat. gemeinsam mit einer Bürgerrechtlerin aus Liberia und einer Frau aus dem Jemen. So, also diese Transformationsphase, die eben 2003 begonnen hat, ist mit vielen Herausforderungen an die liberianische Gesellschaft bestückt. Zum Beispiel ist ein sehr großes Problem die massive Armut. Liberia zählt zu den 10 ärmsten Ländern in der Welt und mehr als 85% haben weniger als 1,25 US-Dollar zum Leben. Die anhaltende Rückkehr von Flüchtlingen, die sich oft mehr als 10 Jahre im Exil befunden haben, stellt die Bevölkerung ebenfalls vor große Herausforderungen. Die Infrastruktur ist in weiten Teilen des Landes immer noch zerstört und wurde nicht wieder aufgebaut, da sich die Regierung kaum darum kümmert. Also es sind im Hinterland große Teile der Bevölkerung, vor allem zur Regenzeit, abgeschnitten von der Außenwelt. Sanitäranlagen sind sogar in weiten Teilen der Hauptstadt für Menschen nicht zugänglich. Es gibt in einigen Teilen kein Trinkwasser oder Menschen müssen dafür bezahlen und sie haben schlechten Zugang zur Gesundheitsversorgung. Ebenso ist eine Aufgabe die Wiedereingliederung von ehemaligen Soldaten und Kindersoldaten. Die junge Bevölkerung, wie junge Männer, die ich untersucht habe, ist eben davon betroffen, Schulabschlüsse nachzuholen und Ausbildungen, da diese in der Zeit des Krieges eben ausgesetzt haben und lange nicht zur Schule gehen konnten. Es gibt kaum Arbeitsplätze und Kinderarbeit ist sehr weit verbreitet, sowie Tagelöhnerei, dass Menschen eben irgendetwas herstellen, das verkaufen und von der Hand in den Mund leben. Zur Regierung besteht, also in der sich viele der ehemaligen Täter, was ja typisch ist für solche Prozesse, immer noch in den Machtpositionen der Gesellschaft befinden. Also viele öffentliche Ämter und in der Regierung, die Posten sind bekleidet von ehemaligen Tätern aus dem Krieg, also ehemalige Generäle sitzen in diesen Positionen. Daher herrscht auch kein Vertrauen der Bevölkerung, der Regierung gegenüber. Und es findet massive Korruption und Nepotismus, also Vetternwirtschaft, statt. Die Bilder, die ich eingearbeitet habe in die Präsentation, habe ich während meinem Aufenthalt, der 2012 für 4 Monate war, fotografiert. Darauf sieht man so ein bisschen einen Eindruck. Also das zerstörte Gebäude ist mitten in der Hauptstadt an einer der belebtesten Straßen im Regierungsviertel. Oben links das Bild sind junge Männer eben, die wieder in die Schule gehen müssen, um Abschlüsse nachzuholen. Die Analphabetenrate ist trotzdem auch noch sehr hoch in Liberia. Die Zahl, die ich hatte, die war aus dem Krieg 46% 1999. Ja. Und aus aktuellem Anlass wollte ich die Ebola-Katastrophe noch kurz erwähnen, damit klar wird, wie in so einem strukturschwachen Land die nächste Katastrophe, auch wenn sie gesundheitlich ist, die Bevölkerung sehr, sehr hart trifft, da eben so schlechter Wiederaufbau bisher stattgefunden hat. Die Infizierten, die in Gesundheitszentren gebracht werden, müssen oft wieder mit nach Hause genommen werden, weil kein Platz da ist. Es gibt außerdem nur eine sehr geringe gesundheitliche Aufklärung und wenig Vertrauen in westliche Medizin. Weite Teile der Bevölkerung haben sogar zuerst angenommen, dass die Regierung den Virus nur erfunden hätte, um neue Hilfsgelder ins Land zu holen. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Du sagst die Transformationsphase 2003. Sind das dann Strukturanpassungsprogramme des IWF und der Weltbank gewesen? Also IWF und Weltbank. Das sieht ja aus wie ein Land, was unter IWF und Weltbank leidet. Ja, das ist auch so. Also IWF und Weltbank sind sehr viel mit daran schuld, was dort passiert. Ja, okay. Aber diese Transformationsphase ist einfach ein politischer Begriff. Okay. Also wahrscheinlich jetzt Motive und Gründe für den Bürgerkrieg sind unklar. Das kommt mir jetzt so ein bisschen seltsam. Also das ist gar keine Theorie. Also oder ich meine, die Leute werden ja schon, also irgendjemand muss ja gewusst haben, warum. Ja, ich wollte jetzt nur nicht so ausführlich darauf eingehen. Es gibt natürlich sehr viele Aber das ist eben genau das Problem. Es gibt ungefähr 10 verschiedene Erklärungen. Man kann eine objektive Analyse machen, was der Reihe nach passiert ist, aber wer was veranlasst hat. Also es gab ja zum Beispiel diesen, der auch einigermaßen bekannt geworden ist, Charles Taylor, der in Den Haag angeklagt wurde, aber nicht für Liberia, weil ja dort die Amnestie ausgesprochen wurde, sondern für seine Rolle in Sierra Leone in den Kriegen. Der mit Zwangsarbeit in Minen eben Diamanten verkauft hat und die ja auch losgeworden ist irgendwo und damit wiederum seine Rebellentruppen finanziert hat. Aber es gab zahlreiche andere Rebellengruppen, die ja auch wieder finanziert wurden und das wird jetzt erst erforscht. Also in der Zeit, als ich da war, habe ich jemanden von der Uni Uppsala auch kennengelernt, der genau daran geforscht hat, wie sich die Rebellengruppen überhaupt finanziert haben, weil man daran ganz gut die Motivationen erkennen kann, wer alles mitgemischt hat in diesem Krieg. Aber also diese Rebellengruppen, da waren Leute, die keine politischen Motivationen haben, also in den Führungspositionen. Das kam von außen ganz sicher, aber ja, also und dann halt verschärfende Faktoren, wie gesagt, das ist absolute Armut und ja, wie die Rekrutierungsmechanismen eben ausgesehen haben, schon vorher gegeben hat. Ja, ja. Trauma haben wir heute schon mal gehört. Als griechischer Begriff bedeutet zunächst erstmal Wunde und Verletzung oder Gewebedurchtrennung und bezeichnet damit körperliche und psychische Folgen von Gewalteinwirkung. Es gibt unterschiedliche Konzeptionen, wenn man über Traumatisierung reden möchte. Und dabei wird auch unterschieden, ob es sich vorwiegend um ein intrapsychisches oder um ein äußeres Ereignis handelt. Eine Definition von David Becker ist extremes psychisches Leid als Folge einer normalen Reaktion auf eine außerordentlich unnormale Situation in der externen Umgebung. Damit betont er das Umfeld, die Ursache der Traumatisierung und dass es eben eine normale Reaktion ist, wie man auf diese unnormale Situation reagieren muss. Der Begriff sozialpolitisch verursachte Traumatisierung bezeichnet eben Traumatisierungen wie Verfolgung, Unterdrückung, Armut oder Folter, die aufgrund sozialer oder politischer Ursachen stattfinden. Dabei wird hervorgehoben, dass es psychische, soziale und politische Prozesse untrennbar miteinander verknüpft sind. Bei sozialpolitischen Traumatisierungen geht es zwar immer um Individuen und deren Leid, dieses wird aber nur auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext bezogen verständlich. Trauma und Gesellschaft stehen in einem komplexen Wechselverhältnis miteinander. Trauma findet einerseits in Verbindung mit unserer Umwelt statt und es gibt dabei eine psychische und eine soziale Ebene. Die Traumatisierung auf psychischer Ebene steht also immer im Zusammenhang mit der Zerstörung auf der sozialen Ebene. Die chronische Angst, die Menschen erleben als Folge von Traumatisierung, steht im Zusammenhang mit der Bedrohung ihrer Lebensverhältnisse. Die Trauer der Menschen als psychischer Prozess steht in Verbindung mit den Verlusten um Menschen, Orte oder Lebensumstände. Andererseits kommt der Gesellschaft somit auch die Kraft und Verantwortung zur Heilung von Individuen zu. Im gesellschaftlichen Umfeld geschieht nämlich die moralische Wertung vom Leid der Opfer. Dabei kann sich oder ist eine Gesellschaft mit den Fragen konfrontiert, ob Stigmatisierung der Individuen als krank stattfindet oder ob Opfer Hilfe und Unterstützung erhalten. Ob die Täter verfolgt werden und angeklagt werden oder ob Amnestie gewährt wird, so wie in Liberia. Die Veränderungen der politischen und gesellschaftlichen Ursachen sind ebenfalls eine Frage, mit der sich die Gesellschaft konfrontiert finden muss. Außerdem kann entweder thematisiert oder tabuisiert werden, was in der Vergangenheit geschehen ist. Das wird auch als das gesellschaftliche Schweigen oder kollektives Erinnern bezeichnet. bedeutend sind zur Verarbeitung, vor allem Trauerprozesse. Das Durcharbeiten und die Integration der Anerkennung bietet die Möglichkeit zur Anerkennung der Verluste oder eben das akute Weitererleben von Leid. Damit sollte also die Frage danach gestellt werden, unter welchen Bedingungen die gesunden Trauerprozesse von Individuen in einer Gesellschaft ermöglicht werden. Denn auch dazu kann die Gesellschaft unterstützen oder behindernd einwirken. Das Konzept der posttraumatischen Belastungsstörung, das wir heute schon angesprochen haben, ich habe mal angenommen, dass das den meisten vertraut ist, aber Catalina hat es ja vorhin schon mal ein bisschen erklärt. Hier habe ich das nochmal grob aufgelistet, eben aus diesem Diagnosemanual DSM-4 und DSM-5, das 2013 eine Erweiterung herausgebracht hat. Dazu also die zentralen Symptomkomplexe, die da diagnostiziert werden, werden das Wiedererleben, die Übererregbarkeit und das Vermeidungsverhalten. Und dazu kamen negative Veränderungen von Kognitionen oder Affekten dazu. Diese Symptome müssen mindestens 4 Wochen anhalten, um eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert zu bekommen und symptombezogenes Leid oder funktionelle Beeinträchtigung verursachen. Im Post-Konflikt-Kontext wird PTSD auch als populärste Methode zur Messung von Trauma verwendet. Es werden im Kontext von Krieg und Krisen Studien durchgeführt, die PTSD-Raten feststellen und Trauma als Risikofaktor für weitere Konflikte beschreiben. Es wird in diesen Studien gefordert, dass die emotionalen Reaktionen der Menschen verändert werden sollen. Dass zum Beispiel Hass- und Rachegefühle als Indikatoren für niedrige psychische Gesundheit angesehen werden, dass eine niedrige Bereitschaft zur Vergebung der Täter den Opfern negativ als für ihren Heilungsprozess diagnostiziert und prognostiziert werden und dass Trauer und Schuldgefühle dahingegen aber akzeptiert werden. Diese Sichtweise ist eine Stigmatisierung und Pathologisierung von Opfern, da ihnen ihre natürlichen Gefühle aberkannt werden. Die Gefühle wie Hass und Rache als Opfer, dessen Familie vielleicht gerade umgebracht worden ist, gegen den Täter zu wenden, sind eigentlich gesunde Schutzfunktionen der Psyche, die als erster Schritt zu einem Heilungsprozess notwendig sind. Das Gegenkonzept davon, wenn Hass und Rachegefühle nicht da sind, werden diese negativen Emotionen als Schuldgefühle in das Opfer verlegt oder die Aggression gegen das Opfer, gegen den Menschen selbst gewendet, der ja eigentlich das Opfer dieser Tat ist. Daher verdrehen diese Studien eigentlich die moralische Wertung, die dahinter steht, hinter den realen Bedingungen steht. Daher möchte ich das Konzept der posttraumatischen Belastungsstörung kritisieren. Menschen werden als kranke Individuen betrachtet, statt die krankmachenden Verhältnisse anzuprangern. Diese rein medizinische Sichtweise von Trauma vernachlässigt den Kontext absolut und verleugnet damit die äußerst gravierenden politischen und sozialen Ursachen von Krieg und Menschenrechtsverletzungen. Die Ursachen werden damit nicht angeklagt und werden nicht verändert, sondern Menschen, so wird gesagt, werden nicht belastbar oder widerstandsfähig genug und müssten sich verändern. Mit diesem Konzept der posttraumatischen Belastungsstörung kann in dem Kontext von Krieg und Krisen ebenso Verharmlosung und Verschleierung politischer Motive geschehen, da der Kontext ja überhaupt nicht beachtet wird. Es wird nicht differenziert, was wir heute auch schon angesprochen haben, welche Formen von Gewalt die Ursachen der Traumatisierung sind. Ob es zivile, militärische oder strukturelle innerhalb von einem Krieg Ursachen waren, was ja wesentliche Unterschiede macht. Oder, wie vorhin schon angesprochen wurde, auch nicht, ob das von einer Naturkatastrophe oder wie jetzt von einer gesundheitlichen Katastrophe kommt. Viele Symptome werden außerdem außer Acht gelassen, wie zum Beispiel das Zusammenbrechen von Familienstrukturen. Das bedeutet also, dass viele Opfer durch das PTSD-Raster fallen können und keine Diagnose ausgestellt bekommen, obwohl Traumatisierung vorliegt, was völlig, also eigentlich ihnen Hilfeleistungen verwehrt, die oft nur Menschen mit der Diagnose erhalten. Außerdem ist im interkulturellen Kontext zu kritisieren, dass Begriffe für Trauma und die entsprechenden Auffassungen von Krankheit in anderen Kulturen oft überhaupt nicht existieren und damit die tatsächlichen Probleme also nicht erfasst werden können. Die posttraumatische Belastungsstörung individualisiert und pathologisiert die Opfer also für die Folgen traumatischer Erfahrungen, die normale Reaktionen auf unnormale verstörende Ereignisse sind. Dadurch wird Politik und Gesellschaft von der Verantwortung entbunden, die an der Entstehung von Gewalt und Kriegen mit beteiligt sind. Damit wird ein Beitrag durch das Konstrukt der posttraumatischen Belastungsstörung geleistet zur Legitimation von Kriegen und zur Tarnung politischer Intentionen. Diese unreflektierte Verbreitung eines westlichen Konstrukts, das westliche Denkweisen und westliche Werte enthält, reproduziert außerdem globale Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse. Diese übergestülpte Sichtweise kann außerdem die Fortsetzung des Traumaprozesses bedeuten und das Leid in der Transformationsphase sogar noch verschlimmern. Ein radikal anderes Konzept als die posttraumatische Belastungsstörung ist die sequentielle Traumatisierung nach Kaelson. Diese Sichtweise von Trauma beschreibt Trauma als Prozess und er definierte eben die drei Phasen der feindlichen Besetzung, der direkten Verfolgung und der Phase nach dem Krieg, die der Transformationsphase in meiner Untersuchung entsprechen würde. Zu seinen Erkenntnissen zählte, dass es eben sehr bedeutend ist, was in der dritten Phase nach der direkten Gewalteinwirkung mit den Menschen passiert und dass die dass die Ereignisse in der dritten Phase genauso viel Einfluss haben auf die Ausprägung von Leid und Traumatisierung wie die Einwirkungen der direkten Gewalt aus der Phase davor. Also, das war jetzt etwas kompliziert ausgedrückt, aber dass man eigentlich mit dem Konzept der posttraumatischen Belastungsstörung nur danach fragen würde, was das Ereignis im Krieg war. Aber dass es genauso darauf ankommt, wie sich die Lebensbedingungen in der Phase danach weiterentwickeln. Also ob man den Menschen hilft in der Zeit nach dem Krieg oder nicht, wird damit hervorgehoben. Symptome können sich außerdem auch erst viele Jahre später entwickeln und dann erst auftreten. Die sequentielle Traumatisierung als Modell für Traumatisierungsprozesse beschreibt diese im Zusammenhang mit sozialen und politischen Bedingungen. Es ist ein offenes Modell, das differenzierte Erhebung von Leid ermöglicht, ohne vorgefertigte Kategorien oder Symptomklassen wie die posttraumatische Belastungsstörung. Ein komplexes Zusammenwirken von Individuum und Kontext wird damit verständlich. Außerdem hebt es die Bedeutsamkeit der Lebensbedingungen nach den Einwirkungen der direkten Gewalt hervor. Es ist außerdem kultursensibel und unangenehm für Politik und Gesellschaft, weil die eigene Verantwortung am Leid der Opfer vor Augen geführt wird. Der zweite Begriff ist die Versöhnung, den ich vorstellen möchte. Und zwar stellt man sich vor, dass durch Versöhnung gesellschaftlicher Frieden und Harmonie einerseits wiederhergestellt werden soll, und andererseits die Unterstützung der Opfer für individuelle Heilungsprozesse erreicht wird. Versöhnung bedeutet im Allgemeinen zunächst mal Streit schlichten, Frieden stiften nach einem Konflikt. Es gibt, also der Ursprung ist jedoch kein psychologischer, sondern kommt aus der christlichen Theologie und aus der Philosophie. In christlicher Theologie wird Versöhnung als ein Konstrukt verstanden oder als die moralische Haltung verstanden, zum Vergeben und zum Verzeihen, um anderen Menschen wieder näher zu kommen und sie gemeinschaftsfähig zu machen mit Gott und dem Nächsten. Die Vergebung und das Verzeihen sind dabei in christlich-theologischen Konzepten das wesentliche Element zur Versöhnung. Dahingegen sind weltliche Konzepte ganz anders aufgebaut. Sie fordern keine Vergebung, sondern Gerechtigkeit wiederherzustellen. Sie fordern, dass Täter bestraft werden und Opfer Wiedergutmachungen erhalten sollen. Es soll damit also ein Ausgleich von Schuld stattfinden, um Versöhnung erreichen zu können. Hannah Arendt spricht außerdem auch vom Problem der Vergebung. In diesem Kontext kann man sich vorstellen, dass es auch Taten gibt, die so unmenschlich sind, dass Menschen sie nicht verzeihen möchten. Es muss also unbedingt ein freiwilliger Akt sein, sich zu versöhnen. Und dass Verzeihen und Vergeben eben nicht erzwungen werden kann durch äußeren Druck der Gesellschaft oder durch irgendwelche Konzepte, die das mit einschließen, da ansonsten den Opfern wieder Traumatisierung in der Transformationsphase wiederum verlängern, da es wie Folter, wird in der Literatur beschrieben, sich anfühlt für die Opfer, dann auch noch verzeihen zu müssen, obwohl das ja die Täter sind, die ihnen das Leid zugefügt haben. Versöhnung ist außerdem ein Prozess, der die Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft verbindet, da die schreckliche Vergangenheit irgendwie bewältigt werden muss, obwohl man sie nicht vergessen kann. In vielen Gesellschaften ist es trotzdem so, dass so getan wird, als ob. In Liberia heißt das Konzept, das gesellschaftlich propagiert wird, Forgive and Forget. Es ist eben, schließt das Vergeben ein, das als christliche Forderung stattfinden soll, und die Menschen sagen, man könnte einfach die Vergangenheit vergessen. Tatsächlich ist es aber sowas wie ein Prozess des Verdrängens und des Schweigens. Mit Gegenwart und Zukunft wird Versöhnung als verbindend angesehen, da es darum geht, wie eine gemeinsame Zukunft wiederhergestellt werden soll und in der Gegenwart die Erfahrungen mit einer Rolle spielen, wie zum Beispiel durch die Erscheinungen von Traumatisierung und die Symptome daraus. Der universelle Aspekt von Versöhnung ist jedoch die Verbesserung von Beziehungen, worum es eigentlich geht. Außerdem wird Reconciliation als politischer Begriff der Versöhnung im Rahmen von Wiederaufbauprozessen nach dem Krieg verwendet. Er findet eher auf gesellschaftlicher Ebene statt und stellt keine vollständige Überwindung negativer Emotionen und Einstellungen dar. Ziel ist hauptsächlich, das friedliche Einvernehmen zwischen Opfern und Tätern wiederherzustellen. Es ist auch ohne Vergebung möglich und es muss kein vollständiger Schuldausgleich erfolgen. Nach dieser Definition, die oft die Realität ist, wie auch in Liberia, kann das jedoch nur als eingeschränkte Versöhnung stattfinden, da keine Gerechtigkeit wiederhergestellt wird und auch nicht vergeben wird. Die Heilungsaspekte von Versöhnung beziehen sich sowohl auf Individuen wie auch auf die Gesellschaft. Die Erholung vom Trauma ist ein Teil der Versöhnung. Außerdem geht es darum, nach Angst und Hilflosigkeit wieder Sicherheit herzustellen. Es geht um das Durcharbeiten von Schmerz und Leid, um das Zulassen von Hass und Rachegefühlen und darum, wie mit Schuld und Scham umgegangen wird, die eigentlich die Emotionen des Täters sind, also die nicht ins Opfer verlegt werden dürfen, sondern die auf die Täter gerichtet werden müssen. Außerdem geht es eben auch um die Trauerprozesse und die Integration von Verlusten. Eine potenziell sinnvolle Definition von Versöhnung fasst es nochmal zusammen. Dass Versöhnung ein langer, komplexer Prozess tiefer Veränderungen ist. Es ist ein Prozess des Anerkennens, des Erinnerns und des Lernens aus der Vergangenheit. Es ist ein Prozess der Bewältigung von Verhalten aus der Vergangenheit und gegenüber Feinden. Versöhnung berücksichtigt gesellschaftliche und individuelle Prozesse gleichermaßen und ermöglicht den Weg zum Weiterleben für Zukunftsvisionen. Im Zentrum steht der Wiederaufbau von Beziehungen. Versöhnungen darf dahingegen nicht als Entschuldigung für Straflosigkeit gebraucht werden. Nicht ohne Wahrheit und Gerechtigkeit stattfinden und es ist kein religiöses Konzept. Es ist keine Entschuldigung für Vergessen oder Vergeben von Straftaten ohne weitere Konsequenzen für Opfer und Täter. Sie kann nur freiwillig erfolgen und die Vorstellung von perfektem Frieden und schnellen Ergebnissen durch Versöhnung sind Illusionen. Meine persönlichen Überlegungen zu der Studie in Bezug auf Versöhnung waren, dass ich die ja an jungen Männern, also die Vorstellung von Versöhnung von jungen Männern untersuchen wollte und Versöhnung auch ein ganz individuelles Konzept, spezifisch abhängig von den Erfahrungen, die jeder dieser Menschen in der Phase davor erfahren hat und von den aktuellen Lebensbedingungen der Person ist. Daher muss Versöhnung spezifisch erhoben werden. Außerdem spielt der kulturelle Kontext eine große Bedeutung, den ich mit erfassen wollte, sowie die Perspektive der Alltagshandelnden einzunehmen. Da habe ich mich für einen lebensgeschichtlichen Ansatz entschieden, der anhand von biografisch-narrativen Interviews Versöhnung erfassen sollte. Das wird auch als Sensitizing-Konzept betrachtet, da es eben keine handfesten Definitionen oder Kriterien für das Konstrukt Versöhnung gibt, sondern dass es etwas ganz Spezifisches eben ist, was als empirischer Gegenstand während der Untersuchung erst erforscht wird. Dieses Bild habe ich am Eingang des Hauptstadtghettos West Point geschossen, wo junge Männer oft diese wie Zeitungen aufgehängten Plakate lesen, auf denen die typischen Themen, mit denen sich junge Männer dort beschäftigen, gut repräsentiert werden. Es waren andere Konflikte in anderen afrikanischen Ländern, westliche Fußballstars und Musikstars, sowie Glaube, also hinten hängt noch ein Poster von Maria und Jesus. Was man gerade nicht sieht. Die Fragestellung der Untersuchung lautete also, was sind die Vorstellungen junger Männer in Liberia über Versöhnung und welche individuellen und gesellschaftlichen Erfahrungen und Prozesse haben dazu geführt? Die Ziele der Studie waren es, die Verläufe und Deutungsmuster junger Männer in Bezug auf die Versöhnungsprozesse von jungen Männern in Liberia zu erfassen. Außerdem sollten deren Lebensgeschichten rekonstruiert werden und die Traumatisierungsprozesse im historischen und sozialen Kontext beschrieben werden. Die sekundären Ziele dabei waren das Beachten der Stimmen einer zur Friedenskonsolidierung vernachlässigten Gruppe sowie kultursensibles Verstehen. Und außerdem wollte ich damit die Ableitung von Anregungen zur Förderung von Versöhnungsprozessen irgendwie hinbekommen. Die Methode, die ich gewählt habe, waren, wie schon erwähnt, biografisch-narrative Interviews nach Rosenthal, weil damit gut, also eine offene Erhebung der Lebensgeschichte, die Traumatisierungs- und Versöhnungsprozesse mit einbindet, gemacht werden kann. Dazu habe ich noch ethnografische Erhebungen gemacht als Material zur Verdichtung in Anlehnung an Gerz. Das waren zum Beispiel teilnehmende Beobachtungen, Experteninterviews, Gruppendiskussionen und das Führen eines Forschungstagebuchs. Hier sieht man nochmal das Ghetto West Point von oben, in dem ich die Interviews durchgeführt habe und circa 2 Monate sehr oft einfach dort war und mit den Leuten mitgelebt habe und deren Familien kennengelernt habe. Und wir auch noch viele andere Treffen hatten, außer die, in denen wir die Interviews, was bei jeder Person 3 Termine dargestellt haben, durchgeführt haben. Und die jungen Männer wurden zu Beginn der Bürgerkriege geboren und befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung im Alter von 19 bis 26 Jahre. Zur Analyse habe ich ein kombiniertes Verfahren, das sich an Rosenthal, Meiring und Gerz anlehnt und die drei Ansätze miteinander verbindet, entwickelt. Es wurden zunächst die biografischen Verläufe rekonstruiert, dann die Versöhnungsprozesse und im dritten Schritt die Verdichtung mit ethnografischem Material durchgeführt. Aus diesen dadurch entstehenden dichten Beschreibungen habe ich Gesamthypothesen abgeleitet. Hier sieht man nochmal verschiedene Bilder von jungen Männern in unterschiedlichen Situationen in Liberia. Also beim Arbeiten oder beim Verkaufen von Früchten auf der Straße zum Beispiel. Die Ergebnisse sind eben zunächst die abgeleiteten Gesamthypothesen, die ich vorstellen möchte. In der Transformationsphase, so heißt die erste Hypothese, werden strukturelle Gewalt und kulturelle Gewalt ebenso leidvoll erlebt wie die Erinnerungen an die Gewalteinwirkungen aus der Phase des Krieges. Das Problem der Armut als Teil der strukturellen Gewalt ist Bestandteil der traumatischen Sequenz der Transformationsphase. Das Erleben von Disempowerment als Teil der strukturellen Gewalt ist ebenso Bestandteil der traumatischen Sequenz der Transformationsphase. Was verstehst du unter kultureller Gewalt? Okay, also das hatte ich vorher mal mit drin gehabt, aber ich habe es wieder mit rausgenommen, weil ich mir dachte, der Vortrag wird zu lang, aber das ist die Unterscheidung des Gewaltbegriffs nach Johan Galtung, der ein norwegischer Friedensforscher ist. Und der hat eben den Begriff der strukturellen und der kulturellen Gewalt begründet, die er auch als Wurzeln der Gewalt beschreibt. Also es gibt die direkte Gewalt, die man oben in einer Pyramide hinstellen könnte, und unten die beiden unsichtbaren Formen, strukturelle und kulturelle Gewalt, die eben in der Transformationsphase eine besondere Bedeutung einnehmen, da sie nicht sichtbar, aber trotzdem vorhanden sind. Also die strukturelle Gewalt ist die Gewalt, die in den Strukturen einer Gesellschaft vorhanden ist, wie zum Beispiel Armut. Galtung, Johan Galtung. Nein, es ist was anderes. Kulturelle Gewalt bezeichnet alle Formen, die Gewalt legitimieren in einer Gesellschaft, also alle Ideologien und Denkweisen auch, die Gewalt möglich machen in einer Gesellschaft und rechtfertigen. Und die kulturelle? Na, das war gerade die kulturelle. Also die strukturelle ist in Strukturen, also im System eingebaute Gewalt, also wo die Täter sind nicht sichtbar. Im Vergleich zur direkten Gewalt sind die Täter immer sichtbar. Also das macht auch den Umgang mit struktureller Gewalt so schwierig, dass die oft nicht anerkannt wird, weil es keine klar festzumachenden Täter gibt oder dass das auch schwieriger ist für die Opfer, strukturelle Gewalt zu verarbeiten, weil es gibt keinen konkreten Menschen, den man anklagen kann, sondern es ist das System. Zum Beispiel, also ich kann jetzt mal Beispiele von dort erzählen, damit es vielleicht klarer wird. Dass, um in die Schule gehen zu können, ist es wahnsinnig schwierig für die jungen Männer, einen Platz zu bekommen. Also dass es zu wenig Plätze gibt einerseits, dass sie dorthin gehen, dass sie warten, dass sie ihr letztes Geld darauf verschwenden über lange Jahre hinweg und immer noch keinen Platz bekommen. Das führt zu kompletten Erleben von Ohnmacht und Perspektivlosigkeit, aber du kannst keinen einzelnen Menschen dafür anklagen, sondern es ist aufgrund struktureller Bedingungen oder Korruption, die in der ganzen Gesellschaft dort stark verankert ist, dass die Menschen nicht ausfindig machen können, wer genau ist es, aber unserem ganzen Land geht es schlecht und ich finde keine Arbeit, ich kann keine Straße benutzen, weil dieses ganze System so schlecht funktioniert. Ist es einigermaßen verständlicher geworden? Aber es ist strukturelle Gewalt. Das war jetzt strukturelle Gewalt. Kulturelle Gewalt. Und das wäre zum Beispiel die Amnestie, das Amnestieversprechen für die Täter, dass damit ja gerechtfertigt wird, dass die Täter aus der Phase des Krieges immer noch in den Machtpositionen der Gesellschaft sitzen und dadurch es dem Land schlecht geht und die Menschen keine Arbeit finden und anhaltende Traumatisierung stattfindet. Ah, Entschuldigung, ich dachte, ich habe das rausgenommen, aber hier habe ich eine Aufstellung gemacht. Also das ist genau die Pyramide, über die wir jetzt diskutiert haben, die ich gefüllt habe mit meinen Inhalten aus den Interviews, also mit ganz vielen Beispielen jetzt, die ich zugeordnet habe, den drei Begriffen nach Johann Galtung. Also das hier als direkte Gewalt, die immer noch stattfindet, die in den Interviews vorkamen, waren Folter, Zeugenschaft von Gewalt, Ermordung geliebter Angehöriger, also diese Gewaltform, die am einfachsten zu begreifen ist, die direkte Gewalt. Als die strukturelle Gewalt wurden zum Beispiel Armut und Hungern genannt, was als äußerst leidvoll erlebt wurden. Schutzlose Aufwachsen ohne Bezugspersonen, schwere Krankheit, ohne adäquate Gesundheitsversorgung erhalten zu können, Überlebenskriminalität, dass sie sich dazu gezwungen gefühlt haben, selbst kriminell zu werden, weil sie ansonsten wirklich nicht mehr am Leben wären. Massive Ungerechtigkeit, die erlebt wird in der Transformationsphase oder die Missachtung von Rechten und Grundbedürfnissen. Die kulturelle Gewalt habe ich aufgeführt, der Verfall menschlicher und kultureller Werte. Es war zum Beispiel ganz massiv in den Interviews, dass es keine tatsächlichen menschlichen, also zwischenmenschlichen Beziehungen dort mehr gibt, weil das gesellschaftliche Gefüge so zerrüttet ist, dass Beziehungen nur noch absolut ökonomisch geprägt sind. Also dass es nicht mehr um menschliche Werte geht, sondern dass es darum geht, wie kann ich überleben, was bekomme ich von wem, und ich helfe auch, also die Menschen helfen sich schon gegenseitig, aber es ist nicht so, dass keine Gegenleistung dafür erwartet wird. Und dass es eben in den Beziehungen, die man führt, nicht darauf ankommt, also wie bei uns zwischenmenschliche Freundschaft als authentische Freundschaft wahrgenommen wird, dass es um persönliche Werte dort nicht geht. Also gibt es noch Fragen zu den Beispielen, auch die auf den Folien stehen? Ich habe einen Diskussionspunkt dazu. Also was sind die Effekte struktureller Gewalt, würde ich sagen. Weil strukturelle Gewalt ist ja, dass eine Politik etabliert wird, in der Regel von IWF und Weltbank, die sogenannten Strukturanpassungsprogramme, die dafür sorgen, dass Exporte im Vordergrund als politische Priorität stehen und dass nicht zum Beispiel Selbstversorgung ermöglicht wird. Das heißt, in der Regel eine Enteignung von Kleinbauern und anderen, also ich weiß jetzt nicht für Liberia, für Rwanda weiß ich das, dass da dort die sogenannten Strukturanpassungsprogramme genau dafür sorgen, dass die Bedingungen, sich zu versorgen, in der Bevölkerung zerstört werden. Also eine Zerstörung der Bedingungen, die dann dazu führen, dass es Armut, Hunger, Flucht und so weiter nötig macht. Und dass diese Strukturen aber nicht fassbar werden, weil die sind, das sind Institutionen. Ne? So. Das war jetzt immer so ein Diskussionspunkt, weil das ja so wichtig ist, wie kommt es zu diesem Hintergrund? Ich glaube, dass vielleicht gibt es da auch sowas wie unterschiedliche Ebenen, dass das ja auf einer übergeordneten Ebene gewesen ist, was du angesprochen hast, dass es auf einer politischen Ebene ist, was strukturelle Gewalt ist, was diese Länder abhängig macht und in den Ruin stürzt. Auf einer gesellschaftlichen Ebene würde ich schon Armut als ein strukturelles Problem bezeichnen, weil ich weiß nicht, als was ich sonst einordnen würde. Und es erfüllt für mich die Kriterien von struktureller Gewalt. Man kann es nicht sehen und es ist in den Strukturen vorhanden und implementiert. Aber es wird als massive Gewalt und Leid erlebt. Genau, also du würdest auf noch höherer Ebene ansetzen. Die Strukturen werden so geschaffen, dass es nicht anders ist für 50% der Bevölkerung zum Beispiel als arm zu bleiben. Das wäre, aber ich denke, ja aus der Perspektive der jungen Männer, die wissen das gar nicht. Die haben noch nie was von IWF von Weltbank gehört vielleicht. Also nicht alle, aber einige haben vielleicht noch nie was davon gehört und wissen über diese Prozesse überhaupt nicht Bescheid. Für die ist es das Erleben von Armut. Ja. Okay. wollte mich dem eigentlich anschließen, also dass zum Beispiel Amnestie? Amnestie. Auch eher als strukturelle Gewalt tatsächlich zugeordnet. Also als strukturelle Gewalt. Ich bin dem Geschick auch nicht ganz so gut. Ja. Ja, ich glaube, da kann man sich auch lange mit auseinandersetzen, wo man was einordnet, weil man das, glaube ich, auch sehr unterschiedlich sehen kann oder das auf genauere Bedingungen, wie was von wem erlebt wird oder wie jemand von welcher Gewaltform genau betroffen ist, geht. Also, ja, es ist jetzt nicht so dogmatisch, sondern es ist mal eine Einordnung gewesen, die ich versucht habe vorzunehmen und das auch bei meinem Betreuer so durchgegangen ist. Und ja, also man kann da mit Sicherheit auch Sachen verändern oder genauer differenzieren. Die weiteren abgeleiteten Hypothesen waren, dass Ungerechtigkeit eine bedeutende Rolle in der traumatischen Sequenz der Transformationsphase spielt. Dabei wurde vor allem die eigene Benachteiligung und Chancenlosigkeit der jungen Männer und auch keine Möglichkeit, selbst politisch Entscheidungen zu beeinflussen oder die gesellschaftlichen Verhältnisse, wurde als ungerecht erlebt, weil es sitzen ja in den entscheidungstragenden Ämtern die ehemaligen Täter und die auch nicht so schnell davon wegzukriegen sind. Gegen die war noch anhaltender Hass vorhanden. Ja, und es bleiben eben diese ungleichen Machtverhältnisse, die als ungerecht angesehen werden, übrig. Das bewusste Bemühen darum, die eigene Machtlosigkeit nicht mehr zu erleben, führt zur Tendenz, selbst Macht in Fantasien auszuüben, worauf die Verstärkung des Ohnmachtserlebens in der Realität folgt. Dazu fällt mir eine kleine Anekdote ein, die sich in einem Interview mit einem Interviewpartner so abgespielt hat, dass der immer wieder in dieser, also ich habe ja diese szenischen Informationen der Kommunikation mit analysiert, dass es immer darum ging, dass er versucht hat, die Kontrolle zu übernehmen. Und ich habe das erst hinterher verstanden, warum ist das jetzt eigentlich so passiert. Ich habe gar nicht gewusst, warum ich den jetzt zum Essen eingeladen habe auf einmal. Oder ich habe ihm das Schulgeld für das nächste Semester bezahlt, aber ich weiß gar nicht, warum. Und dann bin ich irgendwie so drauf gekommen, ja, also irgendwas muss ich anders machen, weil er führt hier das Zepter in der Hand und er hat sogar auch mir den Haargummi mal rausgenommen, weil er nicht wollte, dass ich meine Haare so trage. Und ja, dazu gibt es aber noch zahlreiche andere Belege in den Daten. Die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Transformationsphase erschweren die Verarbeitungsprozesse und behindern damit die Prozesse der Versöhnung. Diese Hypothese spricht die anhaltenden Gewaltverhältnisse und das vorhin schon erwähnte Versöhnungskonzept Forgive and Forget in der liberianischen Gesellschaft an, das eigentlich nur ein oberflächliches Konzept von Versöhnung vorgaukelt und vorgegaukelt wird zu vergeben und zu vergessen, aber in echt eigentlich Schweigen und Verdrängung in der Gesellschaft stattfindet. Und aufgrund dieser gesellschaftlichen Verhältnisse ist der Ort von Versöhnung eher der private Raum. Also auf privater Ebene bemühen sich die Menschen sehr wohl darum, irgendwie wieder was aufzubauen und Beziehungen wiederherzustellen, zueinander zu finden. Und es gibt dort Verbesserungen, aber die sind also ja, einfach zunichte zu machen von diesem mächtigeren System außen herum wieder. Die sechste Hypothese lautet, die zentrale Frage von Versöhnung in Liberia lautet daher, wie viel Isolation ausgehalten werden kann, während man sich gleichzeitig um die Wiederherstellung von Beziehungen bemüht. Diese Isolation, die gleichzeitig eben noch erlebt wird, obwohl die Menschen versuchen, wieder Beziehungen herzustellen, kommt daher, dass so große gravierende Einschnitte in Beziehungen vorliegen, wie zum Beispiel, dass Eltern ihre Kinder, wie im Fall der jungen Männer, aussetzen mussten, weil sie sich es einfach nicht leisten konnten, noch ein Kind mit durchzubringen. Und diese jungen Männer, also das war zum Beispiel der Fall von einem Interviewpartner, dass der ganz ausführlich beschrieben hat, wie er seine Mutter heute wieder trifft und wieder gefunden hat und da glücklich drüber ist, obwohl er sie über 10 Jahre nicht gesehen hat, nachdem sie ihn ausgesetzt hat. Aber er gleichzeitig totale Entfremdung und Schmerz erlebt, wenn er bei ihr ist, Aber das so ein Zwiespalt ist. Er will unbedingt dahin gehen und hat total stolz darüber erzählt, dass er diese Mutter wieder gefunden hat und wie sehr er sie liebt. Aber gleichzeitig ist es absolutes Leiden für ihn, mit ihr zusammen zu sein, weil die Konflikte aus der Vergangenheit eben noch offen sind. Und die letzte Hypothese lautet auch für junge Männer, in Liberia gilt der Brechtsche Satz, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Denn das zentrale Thema der Zukunftsvorstellungen junger Männer in Liberia ist die Verbesserung der ökonomischen Lebensbedingungen. Damit wird eben angesprochen, dass das, was in den Konzepten und Definitionen von Versöhnung vorher als zentraler Wert, als zentraler Punkt von Versöhnung, die Verbesserung von Beziehungen angenommen wird, hat noch sowas sich gezeigt, also wie eine Voraussetzung dafür, dass erstmal die ökonomischen Lebensbedingungen gesichert sein müssen, dass man sich das leisten kann. Und dass das noch nicht vorhanden ist in Liberia, wollte ich damit aussagen. Ich habe zum Ende nochmal eine Zusammenfassung, die kurz beschreibt, was die Versöhnungsprozesse der jungen Männer in Liberia sind. Ich wollte nur kurz fragen, wie das mit der Zeit aussieht, weil es sind noch 4-5 Folien. Soll ich noch durchmachen? Also Versöhnungsprozesse auf Individuumsebene der jungen Männer bedeutet Erholung von Traumatisierung aus der Vergangenheit, das Aushalten von Isolation, Entfremdung und ökonomischen Werten in Beziehungen, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wiederherzustellen, der Kampf um Arbeit, Existenzsicherung und Bildung, die Entwicklung von Strategien zur Selbstermächtigung, der Aufbau von Kompetenzen zum Umgang mit Konflikten, die Schaffung von Chancen und Zukunftsperspektiven im eigenen Land, die das Leben dort wieder lebbar machen sollen. Auf gesellschaftlicher Ebene bedeuten Versöhnungsprozesse für junge Männer in Liberia die ökonomischen Verbesserungen und Sicherheit in alltäglichen Lebensbedingungen, die Emanzipation des Volkes gegen Korruption und Unterdrückung durch nationale und globale Herrschaftsverhältnisse, die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Aufbau von Vertrauen und menschlicher statt ökonomischer Werte, die Verurteilung der Haupttäter zum Schutz der Bevölkerung und die Wahl einer legitimen und gerechten Führung. Mein Fazit der Studie ist einmal, dass sich gezeigt hat, Versöhnung ist nicht nur ein Prozess der Vergangenheitsbewältigung, sondern auch der Gegenwart und der Zukunft. Trauma und Versöhnung sind nicht nur individuelle, sondern auch gesellschaftliche Prozesse, die eng miteinander verschränkt sind. Versöhnung erfordert gleichermaßen die Beachtung von gesamtgesellschaftlichen Realitäten sowie höchst individuelle Erfahrungsdimensionen. Religion und Glauben können einerseits Hoffnung spenden und andererseits wird durch religiöse Konzepte die ohnmächtige Akzeptanz von ungerechten Verhältnissen gefördert, was zu weiterer Traumatisierung in der Transformationsphase führen kann. Vergeben und Vergessen ist in Liberia nur ein oberflächliches Konzept und keine echte Versöhnung. Die Unterstützung auf der Community-Ebene ist besonders notwendig, da Selbstheilungskräfte der Gemeinschaft und die Wiederherstellung von Beziehungen sowie soziale Reintegration dort angeregt werden kann. Opfer bedürfen vor allem Unterstützung zur Verbesserung ihrer alltäglichen Lebensbedingungen. Das Fazit in Bezug auf Trauma im Kontext von Krieg und Versöhnung ist, dass die Sichtweise als Prozess unbedingt notwendig ist, dass sich Trauma ohne festzumachen das Ende fortsetzt und sich nach Kriegsende sogar noch verschlimmern kann. Die differenzierte Beschreibung wird ebenso gebraucht, um echtes Verstehen von Leid und individuellen Bedürfnissen der Opfer zu erreichen. Die Ursachen von Traumatisierungsprozessen müssen hinterfragt werden, um den Opfern wirklich zu helfen. Die Förderung von kollektiver Trauer ist notwendig, um die Individuen in ihren Heilungsprozessen zu unterstützen. Und außerdem müssen wir als Psychologen und Forscher oder in diesem Bereich Tätige eine kritische Reflexion unserer eigenen Rolle vornehmen und uns selbst hinterfragen, da wir sonst die Gefahr laufen, von internationalen Machtverhältnissen und Stigmatisierungen durch die wissenschaftlichen Konstrukte diese Gefahr einzugehen, wollte ich sagen. Internationale Machtverhältnisse und dadurch Stigmatisierung, wie durch das wissenschaftliche Konstrukt der posttraumatischen Belastungsstörung vorzunehmen. Ich glaube, ich erkläre ihn ohne den Satz zu lesen. Ich habe damit gemeint, dass wir die Rolle hinterfragen müssen von uns, was wir für Konzepte verwenden als Forscher, die aus dem Westen kommen, die unsere vorgefertigten Perspektiven haben und in einen anderen Kontext gehen, um dort Hilfsinterventionen oder Forschung vorzunehmen. Dass wir selber eine riesengroße Macht in den Händen halten, wie es diesen Menschen geht, damit welche Konstrukte wir dazu auswählen, um sie woanders in einen anderen Kontext zu tragen. Und dass eben so ein unreflektiertes Verhalten wie die Studien, die ich vorhin aufgeführt habe, in denen mit PTSD in anderen Ländern nach Krieg und Gewalt Traumatisierung gemessen wird, dass die zu neuem Leid und anhaltender Traumatisierung in der Transformationsphase führen können durch die Formierung des Konstruktes, da der Kontext nicht mit einbezogen wird. Und wie diese Erklärung der Gefühle von Opfern, dass Hass und Rachegefühle, was gesunde Gefühle sind, nicht anerkannt wird, sondern den Opfern eingeredet wird, das wäre negativ für ihren Heilungsprozess. Es gibt Interventionen, da wird den Opfern wirklich genau erklärt, sie müssen verzeihen, sie müssen vergeben, ansonsten können sie nicht gesund werden. Also dass wir in diesem Beruf hinterfragen müssen, was da eigentlich gemacht wird und was damit eigentlich passiert durch die Anwendung eines erstmal harmlos aussehenden Konstruktes. Mhm.